alle mal herhören. Musik erfreut des Menschen Herz. Und deshalb folgt jetzt der schmissige Schlager von Harald Böhmelt, Uns gefällt diese Welt. Gesungen von Grete Weiser, ein Schlager aus dem neuen Tobis-Europa-Film Der Raub der Sabinerin, der demnächst hier läuft. Uns gefällt diese Welt, weil uns Liebe Junker hält und weil Liebe das Leben verschönt. Uns gefällt diese Welt, wir haben alles, nur kein Geld, doch wir sind ja zum Glück nicht verwöhnt. Geht's uns heute auch schlecht, singen wir erst recht, was wir immer singen, wenn wir fröhlich sind. Juhu! Uns gefällt diese Welt, weil uns Liebe Junker hält und weil Liebe das Leben uns verschönt. Was wir immer singen, wenn wir fröhlich sind. Juhu! Uns gefällt